Bildung und Begabung. Man sagt, dass er Literat sei, aber mit einem an Kabalen reichen Geist, dass er in England und Frankreich gewesen ist, bei Kavalieren und Frauen unerlaubte Vorteile zog, da es immer seine Art war, auf Kosten anderer zu leben und leichtgläubige Leute für sich einzunehmen. Wenn man mit besagtem Casanova sich vertraut macht, sieht man in ihm Unglauben, Betrug, Unzucht und Wollüstigkeit in schreckenserregender Art vereint. Geheimbericht der venezianischen Inquisition 1755. Niemals leugnet Casanova, Abenteurer gewesen zu sein, im Gegenteil. Mit vollen Backen rühmt er sich stolz, lieber den Narrenfänger als den Genarrten, lieber den Pelzscherer als den Geschorenen gespielt zu haben, in einer Welt, die, wie schon der Lateiner weiß, allzeit gerne betrogen sein will. Nur eines lehnt er strikte ab. Deshalb schon verwechselt zu werden mit dem ordinären Kaffeehaus-Raubritterpack, mit den Galeerenbrüdern und Galgenschlingeln, die grob und gerade heraus die Taschen plündern, statt kultiviert und elegant den Dummen das Geld aus den Händen zu zaubern. Nicht als ein unsauberes Geschäft, sondern als eine sehr subtile Kunst will er die Komödiantenfreude des Scharlatans gewertet wissen. Hört man ihm zu, so bleibt dem Philosophen auf Erden keine andere sittliche Pflicht, als sich weidlich auf Kosten aller Dummen zu amüsieren, die Eitlen zu düpieren, die Einfältigen zu prellen, die Geizigen zu erleichtern, die Ehemänner zum Hahnrei zu machen, ja kurzweg, als Abgesandter der göttlichen Gerechtigkeit, alle Narrheit dieser Erde zu bestrafen. Betrug ist für ihn nicht nur Kunst, sondern eine übermoralische Pflicht, und er übt sie, dieser wackere Prinz Vogelfrei, mit blühweißem Gewissen und einer unvergleichlichen Selbstverständlichkeit. Und wirklich, dies darf man Casanova glauben, dass er nicht bloß aus Geldnot und Arbeitsfaulheit Abenteurer geworden ist, sondern aus eingeborenem Temperament, aus unaufhaltsamem Genie. Von Vater und Mutter her mit Schauspielertum belastet, macht er sich die ganze Welt zur Bühne und Europa zur Kulisse. Blöffen, blenden, düpieren und narren ist ihm wie Weiland-Eulenspiegel eine blutnatürliche Funktion. Und er könnte nicht leben ohne die Karnevalsfreude an Maske und Spaß. 100-mal hat er Gelegenheit, in brave Berufe, in gut eingebuchtete und gewärmte Möglichkeiten sich einzupassen. Aber keine Versuchung kann ihn halten, keine Lockung ihn im Bürgerlichen heimisch machen. Schenkt ihm Millionen, bietet ihm Amt und Würde, er wird sie nicht nehmen, sondern immer wieder zurückflüchten in sein urtümliches, heimatloses, flügelleichtes Element. So steht es ihm rechtens zu, sich von den anderen Glücksrittern mit einem gewissen Hochmut zu unterscheiden. Ist erst doch niemals aus Verzweiflung, sondern immer aus Lust. Und zweitens stammt er ja wirklich nicht wie Cagliostro aus einem stinkenden Bauernnest, oder wie der Graf Saint-Germain aus ungelüftetem und wahrscheinlich gleichfalls nicht wohlriechenden Inkognito. Messer Casanova ist immerhin ehelich geboren und aus leidlich achtbarer Familie. Seine Mutter, La Buranella genannt, eine berühmte Cantatrice, die auf allen Opernbühnen Europas exzelliert und schließlich sogar als lebenslänglich bestallte Kammersängerin am Königlichen Hoftheater in Dresden endet. Alle seine Verwandten betreiben hochanständige Berufe, tragen die respektable Toga des Advokaten, des Notars, des Priesters. Man sieht also, er kommt durchaus nicht aus der Gosse, unser Casanova, sondern aus der gleichen künstlerisch angefärbten Bürgerschicht wie Mozart und Beethoven. Genau wie jene genießt er vortreffliche humanistische und europäische Sprachbildung. Er lernt, trotz allen Narrenpossen und früher Kenntnis des Weibes, doch trefflich Latein, Griechisch, Französisch, Hebräisch, ein wenig Spanisch und Englisch. Nur unser geliebtes Deutsch bleibt ihm 30 Jahre lang ungekaut zwischen den Zähnen. In Mathematik exzelliert er ebenso wie in Philosophie. Als Theologe hält er in einer venezianischen Kirche schon im 16. Jahr seine Jungfernrede. Als Violinist erfiedelt er sich ein Jahr lang im Theater San Samuele das tägliche Brot. Ob sein Rechtsdoktorat in Padua, das er mit 18 Jahren erworben haben will, rechtmäßig oder geflunkert war, über dies wichtige Problem liegen sich heute noch die illustren Casanovisten in den Haaren. Jedenfalls hat er viel Akademisches gelernt, denn er kennt sich aus in Chemie, Medizin, Geschichte, Philosophie, Literatur und vor allem in den erträglicheren, weil dunkleren Wissenschaften wie Astrologie, Goldmacherei, Alchemie. Dazu brilliert der hübsche, flinke Bursche noch in allen höfischen und körperlichen Künsten, in Tanzen, Fechten, Reiten, Kartenspielen wie nur irgendein vornehmer Kavalier. Und nimmt man zu all diesem gut und geschwind Gelernten noch das Faktum eines geradezu phänomenalen Gedächtnisses, das innerhalb von 70 Jahren keine Physiognomie vergisst, nichts Gehörtes, Gelesenes, Gesprochenes, Geschautes aus dem Erinnern verliert, so gibt das alles zusammen schon eine intellektuelle Qualität besonderen Ranges. Beinahe ein Gelehrten, beinahe ein Dichter, beinahe ein Philosophen, beinahe einen Kavalier. Ja, aber nur beinahe. Und dieses beinahe markiert unbarmherzig die Fraktur für Casanovas vielfältiges Talent. Er ist alles beinahe. Ein Dichter, doch nicht ganz. Ein Dieb und doch kein Professioneller. Er streift hart bis an die höchste geistige Sphäre, hart gleichfalls an die Galeere, aber keine einzige Begabung, keinen einzigen Beruf füllt er völlig aus. Als der vollendetste und universalste Dilettant weiß er viel von allen Künsten und Wissenschaften, sogar unglaublich viel, und nur ein kleines fehlt ihm, um wirklich produktiv zu werden, der Wille, die Entschlossenheit und die Geduld. Er will nicht sein. Ihm genügt alles nur zu scheinen. Der Schein trügt ja die Menschen. Und betrügen bleibt für ihn die ergötzlichste Betätigung von allen. Er weiß, dass, um die Narren zu täuschen, nicht viel profunde Gelehrsamkeit sich als nötig erweist. In welcher Materie er nur ein Quäntchen Kenntnis hat, da springt ihm sofort ein herrlicher Helfer bei, seine ganz kolossalische Unverfrorenheit, sein frechstirniger, hochstaplerischer Mut. Stellt Casanova, was für eine Aufgabe immer. Niemals wird er zugeben, in diesem Fache ein Neuling zu sein. Sofort wird er die allerernsteste, fachmännischste Miene aufsetzen, als geborener Schwindler geschickt lavieren, als raffinierter Kartenschläger rasch alles durcheinanderbringen und sich fast immer mit Anstand auch aus der anrüchigsten Affäre ziehen. In Paris fragt ihn der Kardinal de Berny, ob er etwas vom Lotteriewesen verstünde. Natürlich hat er keine blasse Ahnung, aber ebenso natürlich für den Maultrescher, dass er ernst die Frage bejaht und vor einer Kommission mit seiner unerschütterlichen Suada Finanzprojekte entwickelt, als wäre er 20 Jahre schon gerissener Bankier. In Valencia fehlt der Text für eine italienische Oper. Casanova setzt sich nieder und dichtet ihn aus dem Handgelenk. Würde man ihm angeboten haben, auch die Musik zu schreiben, er kratzte sie zweifellos aus alten Opern geschickt zusammen. Bei der Kaiserin von Russland erscheint er als Kalenderreformer und gelehrter Astronom. In Kurland inspiziert er als rasch improvisierter Fachmann die Bergwerke, Der Republik Venedig empfiehlt er, den Chemiker vortäuschend, ein neues Verfahren zum Färben von Seide. In Spanien tritt er auf als Bodenreformer und Kolonisator. Dem Kaiser Joseph II. Überreicht er ein umfangreiches Elaborat gegen den Wucher. Für den Herzog von Waldstein dichtet er Komödien, der Herzogin von Urfé baut er den Baum der Diana und ähnliche alchemistische Gaunerstücke, der Madame Roumain öffnet er mit dem Schlüssel Salomons den Geldschrank, für die französische Regierung kauft er Aktien, in Augsburg figuriert er als portugiesischer Gesandter, in Frankreich abwechselnd als Fabrikant und Kuppler des königlichen Hirschparks, in Bologna pamphletiert er über Medizin, in Triest schreibt er die Geschichte des polnischen Reiches und übersetzt die Ilias in Otta Werime. Kurz, Hans Dampf in allen Gassen hat kein Steckenpferd, aber er weiß auf jedem zu reiten, dass man ihm zwischen die Beine schiebt, ohne blamabel abzusausen oder lächerlich zu werden. Immerhin, welche Begabung! In jede Richtung eingesetzt, in Wissenschaft, Kunst, Diplomatie, Geschäftstüchtigkeit, hätte sie genügt, Erstaunliches zu erreichen. Aber Casanova zersprengt bewusst seine Talente in den Augenblick. Und der alles werden könnte, zieht vor, nichts zu sein. Nichts, aber frei. Ihn beglückt Freiheit, Ungebundenheit, das lockere Schweifen unendlich intensiver als Hausung und Heimstatt in irgendeinem Beruf. Der Gedanke, mich irgendwo festzusetzen, war mir immer widerwärtig. Ein verständiger Lebenswandel vollkommen gegen die Natur. Ihn lockte es weder wohlbezahlter Lotterieeinnehmer seiner christlichen Majestät, noch Fabrikant, noch Geigenkratzer, noch Bücherschreiber auf die Dauer zu sein. Kaum sitzt er irgendwo im Sattel, so langweilt ihn schon der tagtägliche Trab. Mutig springt er aus seiner Herrlichkeit auf die Straße und wartet auf die nächste Karosse des Glücks, sich ihr aufzuschwingen. Sein wahrer Beruf, so fühlt er, ist, keinen Beruf zu haben. Alle Metiers und Wissenschaften nur locker auszuproben und dann zu tauschen, wie der Schauspieler Gewand und Rolle. Wozu auch sich festlegen, er will ja nichts haben und behalten, nichts gelten und nichts besitzen, denn nicht ein Leben, sondern Hunderte in dieser einen Existenz zu leben, verlangt seine ungestüme Leidenschaft. Mein größter Schatz ist, sagt er stolz, dass ich mein eigener Herr bin und nicht Angst vor dem Unglück habe. Eine männliche Devise, die diesen Tapferen mehr adelt als sein abgeborgter Chevalierstitel de Saint-Gall.